Mir ist kürzlich ein Sherpik begegnet auf einer linken Seite, die sehr, sehr viele Follower hat. Ich werde am Schluss dann auch noch das Geheimnis lüften, wo sie herkommt. It's not complicated. Also die Botschaft, lass dir nicht einreden, das ganze Thema ist doch überhaupt nicht kompliziert. Du musst eigentlich nur gucken, was du siehst, und dann ist schon klar. Lass dir von niemand einreden, das sei kompliziert. Nun, dahinter möchte ich ein großes Fragezeichen setzen. Das fängt beim Kapitalismus an. Was ist eigentlich Kapitalismus? Das ist eine alte Grafik. Man sieht, die ist nämlich nicht mehr ganz neu. Manche kennen sie, die ist zum Teil auch sehr beliebt. Da ist also dargestellt, Ende 19. Jahrhundert, die Pyramide des kapitalistischen Systems. Unten sind also die Ausgebeuteten, die für alle arbeiten. Oben sitzt dann das dicke Geld und die Herrscher. Und zwischendrin ist die Polizei und die Fahrer passen auch noch auf, dass alles im Griff bleibt, dass das Volk nicht schmort. Also es ist eine ganz klare Schichtung, die da unten und die da oben. Und das ist Kapitalismus. Das ist auch nicht falsch, es reicht nur nicht aus, ja. Aber mit diesem Bild von Kapitalismus, wenn man nicht mehr wie dieses Bild haben, dann würde ich sagen, okay, die da oben sind die Bösen, die da unten sind die Guten, und da, jetzt habe ich Kapitalismus verstanden. So einfach ist es leider nicht. Weil es gibt im Kapitalismus natürlich oben und unten. Es gibt Arm und Reich, es gibt skandalöse Ausbeutung, es gibt Ausbeutende, es gibt Mächtige und Ohnmächtige, und es gibt natürlich auch Klassen. Absolut, ja, das ist richtig. Aber Kapitalismus ist deswegen trotzdem kein System der personellen Herrschaft. Und das ist nicht leicht zu verstehen. Es ist ein System, eine systemische oder abstrakte Herrschaft. Obwohl das alles stimmt, obwohl es oben und unten ausgebaut und so weiter gibt, ist es eine abstrakte Herrschaftsform, die historisch in der Menschheitsgeschichte auch neu ist. Das kann man an vielen Beispielen deutlich machen. Am einleuchtendsten ist es eigentlich bei der Wachstumsfrage. Ich kann das hier auch nur andeuten, ich werde jetzt keinen Riesenvortrag über Kapitalismus halten, aber ich wollte es wenigstens andeuten, am einfachsten zu verstehen, die systemische Herrschaft ist an dem Wachstumszwang. Wenn diese Wirtschaft nicht wächst, dann gerät die ganze Gesellschaft in die Krise, und zwar die ganze, oben und unten, und es jammern alle. Es jammern buchstäblich alle. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite gefährdet sind. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politikerin, egal welche Partei, völlig egal, jammert, weil die Steuern ausbleiben. Und sie haben alle recht. Sie haben alle recht, weil sie ihre Interessen in diesem System, in dieser Systemlogik richtig einschätzen. Das heißt, diese ganze Gesellschaft dreht sich um ein ewiges Hamsterrad aus ewigem Wachstum und maximalem Profit. Wenn dieses Hamsterrad ins Stocken gerät, gerät die ganze Gesellschaft in die Krise. Die da oben und die da unten. Und um das nur nochmal zu verdeutlichen, was das dann auch heißt, für die politische Praxis ist jetzt viel die Debatte um das E-Auto, das sei ja eine angebliche Alternative. Ich schlage vor, das zu vergessen. Das ist keine wirkliche Alternative. Weil wenn dieser Wachstumszwang weiterläuft, dann haben wir irgendwann 10 und 12 spurige Autobahnen voller E-Autos, und dann haben wir mit E-Autos vollgestopfte Städte, und dann haben wir Rente mit 80, nur damit meine Firma mehr E-Autos baut als die Konkurrenz. Also was soll daran eine Alternative sein? Das E-Auto ist im Rahmen dieses Systems keine wirkliche Alternative. Was die Alternative ist, das weiß im Grunde jedes 12-jährige Kind. Das ist nicht schwer zu verstehen. Nämlich viel, viel weniger und viel langlebigere Autos bauen. Das weiß im Grunde jeder, aber keiner will es wissen. Warum will man das nicht wissen? Weil die Menschen dumm wären? Nee, weil sie noch was anderes sehen. Weil sie wissen, dass ihre Arbeitsplätze davon abhängen. Und nicht nur die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, sondern auch die Steueraufkommen, aus denen letztendlich Krankenpfleger und Ärztinnen und Lehrer bezahlt werden. Und das weiß man. Weil das ist der Widerspruch. Man weiß eigentlich, dass es so nicht weitergehen kann, man weiß aber, dass man von diesem Laden abhängt. Auch die da unten. Jetzt sitzen in einer großen Falle und die heißt Arbeitsplatz. It's not complicated. Ich kann das nur andeuten, da ist natürlich viel mehr dazu sagen. Hier haben ein paar Exemplare dieses Manifests gegen die Arbeit hier dabei. Das ist so ein hinleitender, einführender Text in eine vernünftige Kapitalismuskritik. Ich rede deswegen auch viel lieber vom Kapitalismus. Weil wenn man verstanden hat, dass wir in einem Hamsterrad leben, das Kapital, das ewig wachsen muss und maximalen Profit generieren muss, dann sollte man betonen, dieses Ding, von dem dieser Ismus eigentlich seinen Namen hat, nämlich Kapitalismus. Deswegen sage ich das ganz gerne. Und weil es nun noch nicht kompliziert genug ist, wird es jetzt noch komplizierter, weil dieser Kapitalismus hat auch eine subjektive Seite, nicht nur die objektive. Die subjektive Seite, wie wird denn das in den Köpfen der Insassen dieses Systems verarbeitet? Alle wissen, also wenn man nicht gerade Millionenerbe ist, aber fast alle wissen, ohne Arbeit bin ich nichts. Ich bin nichts ohne Arbeit. Und das ist auch völlig wurscht, ob ich mich damit identifiziere und das größte Glück in meinem Leben ist Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, oder ob ich meine Arbeit hasse und sie kritisiere. Ich weiß, ohne Arbeit bin ich nichts. Ich muss meine Haut zum Markte tragen. Ich muss meine Arbeitskraft verkaufen auf dem Arbeitsmarkt. Schauen wir uns nochmal die Corona-Demonstrationen an. Das ist eine Collage von der ersten Demo, dann im Mai 20 in Stuttgart auf dem Wasen. Da sieht man schon, dass da ganz verschiedene Leute eigentlich dabei waren. Hier meint einer, der Jesus rettet die Leben und der Bill Gates zerstört die Welt. Ein anderer wünscht sich keine zweite DDR, der dritte beruft sich auf Grundgesetz und die Gedanken sind frei und auf andere berufen sich auf die DDR, auf die Wende in der DDR, wir sind das Volk. Ein anderer zitiert Heinrich Himmler und sagt, es sei ja irgendwie alles hier neue Nazi-Herrschaft. Und dann haben wir hier recht oben diese Losung, stoppt den Shutdown. Und in dieser Losung treffen sich alle. Es war von Anfang an ein Fehler, es wurden Fehler gemacht, auch von linker Seite. Man hat zuerst auf die reagiert, ah, ihr seid doch alles Nazis. Das war von Anfang an falsch, das war viel differenzierter, dieses Bild. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass es nicht stimmt, dass es nicht alles Nazis sind. Da hat man gesagt, ja, schämt ihr euch denn nicht, mit Nazis zusammenzulaufen? Das hat es aber auch nicht so richtig getroffen, weil dann haben welche gesagt, find's auch nicht gut, dass da Nazis mitlaufen. Aber ich lasse mich nicht abhalten davon zu sagen, was ich denke. Und in diesem Stopp den Shutdown, da haben sich ganz unterschiedliche Richtungen getroffen. Warum? Dieser Shutdown hat nur halbwegs funktioniert. Weil eine Wirtschaft, die ewig wächst, ist überhaupt nicht in der Lage, einen wirklichen Shutdown durchzuziehen. Aber er hat nur halbwegs funktioniert und es war sofort klar, selbst dieser Mini-teilweise Shutdown gefährdet Arbeitsplätze und gefährdet damit Einkommen. Und an dem, kann so unterschiedlich gewesen sein, wie man war, aber das hat beunruhigt. Also ohne Arbeit bin ich nichts. Das ist sozusagen der Kern, wo man sich trifft. Und wenn das nicht mehr läuft, dann werde ich betrogen. Weil Arbeit, das muss eben sein, das ist ein Naturgesetz. Und wenn das auf einmal nicht mehr so läuft, dann gibt es irgendwelche, die uns betrügen. Und dieses Wir, dieses Uns, wir sind immer diejenigen, die ehrlich arbeiten. Und weil sie ehrlich arbeiten, werden sie betrogen. Sind wir bei dem Bild des personalisierenden Antikapitalismus. Es ist irgendwas verstanden von oben und unten und so, aber es wird personalisiert. Da gibt es welche da oben, die uns ehrlich Arbeitende betrügen. Deswegen ist es auch kein Wunder gewesen, dass sehr schnell dann solche Bilder aufgetaucht sind, die Schuldigen. Also hier sieht man schon diejenigen Personen, die an der ganzen Misere schuld sind und die natürlich schon in Knastkleidung abgebildet sind. Und wir haben dieses Bild ganz oft hier, Oscar Lafontaine, der ja eine große Karriere hinter sich hat. Er war ja mal Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzender, linke Vorsitzender und. Im Jahr 2017 in Kaiserslautern übrigens, bei einer Veranstaltung spricht er also von einer geheimen Weltregierung. Wir haben eine unsichtbare Weltregierung, die die Geschicke dieser Welt bestimmt. Übrigens mit seinem Wissen und Zustimmung von Ken FM als Video verbreitet. Das ist natürlich ziemlich deckungsgleich mit dieser Vorstellung, dass es irgendwelche Schuldige gibt. Bill Gates und so weiter, die sind die Herrschenden und die führen uns durch die Manege aufgrund ihrer undurchschaubaren Macht und ihres riesigen Geldes. Also man trifft sich, wo auch immer man Unterschiede hat in der Einschätzung und der politischen Orientierung, man trifft sich in der Vorstellung, es gibt einige wenige Mächtige, unglaublich Mächtige, die führen Böses im Schilde und die verfolgen geheime Pläne. Und um ihre Absichten zu tarnen, führen sie die ganze Welt an der Nase herum. Die müssen unheimlich mächtig sein, weil sie schaffen es, die ganze Welt an der Nase herumzuführen. Aber wir durchschauen sie. Das ist im Grunde der Kern all dieser Erzählungen, immer wieder. Wir, die ganze Welt kapiert es nicht, aber wir durchschauen sie. Das begegnet uns dann mit den geheimen Drahtziehern, zum Beispiel 9-11, dieser Terroranschlag. Das ging sofort, die Bilder waren noch keine Stunde in der Welt, sofort ging es los. Dahinter steckt ja eigentlich die US-Regierung. Das war kein islamistischer Terroranschlag. Geheimdienste, Geheimzirkel Israel und ganz schnell kamen auch die Juden, die eigentlich dahinter stecken. Die Rothschilds, also jüdische Milliardärsdynastie, Rothschilds, ein ganz beliebtes Bild. Wenn man nicht Juden sagen will, sagt man Rothschild. Aber manche sagen das dann auch ganz offen, dass es die Juden sind. David Icke ist ein britischer Verschwörungsideologe, der sehr viele Fans auch hat. Der spricht zum Beispiel, also die jüdische Bankerdynastie Rothschild ist für das Coronavirus verantwortlich und Israel nutzt die Pandemie aus, um seine Technologien zu testen. Nun könnte man sagen, okay, der hat zwar einen Haufen Follower, ist aber irgendwie verschwurbelt und so schlimm genug. Ja, aber okay, das ist halt die Schwurbelecke. So einfach ist es nicht. Alice Walker, eine Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin, findet das gut, teilt das im Netz und hält diesen David Icke für einen augenöffnenden Autor. Das ist nur ein Hinweis darauf, dass das nicht nur in irgendwelchen Schwurbelecken passiert und rezipiert wird, sondern in ziemlich weite Kreise der Bevölkerung rein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es war überhaupt eigentlich zwangsläufig, dass auf diesen Corona-Demos, wo die Schuldigen angeprangert wurden, früher oder später dann die Juden auftauchten, als die eigentlichen. Also hier Juden lügen oder dann umgekehrt, also diesen sogenannten Judenstern, also den gelben Stern, ziehe ich mir selber an, weil ich bin ja eigentlich der Jude. Also es war ja der verfolgte Jude, weil ich mich nicht impfen lassen will. Und das war eigentlich zwangsläufig, dass bei solchen Protesten ziemlich schnell dann die Juden auftauchen. Und damit klar, dass in dieser Denke tendenziell auf jeden Fall der Antisemitismus drin liegt und die Nähe zum Antisemitismus da ist. It's not complicated. Wenn wir über den modernen Antisemitismus reden, und ich will jetzt über den modernen reden, damit meine ich den Antisemitismus, der sich Ende des 19. Jahrhunderts in Europa im Zuge des explodierenden Kapitalismus herausgebildet hat. Wenn wir über den modernen Antisemitismus reden, dann müssen wir über zwei Quellen reden. Das ist zum einen der christliche Antijudaismus, der jetzt schon 2000 Jahre lang nicht nur Europa und den Westen, sondern große Teile der Welt mitprägt. Und zum Zweiten der personalisierende Antikapitalismus, den ich vorhin kurz angedeutet habe. Das sind die zwei Quellen. Was ist der Urmythos, die Urerzählung des Christentums? Also die frühen Christen waren ja eigentlich nur eine kleine jüdische Sekte. Es waren eigentlich Juden, die sich von den Mehrheitsjuden in einem Punkt unterschieden haben. Sie haben gesagt, der Messias ist gekommen. Und die Mehrheitsjuden haben gesagt, komm, hört auf, da waren schon 35 von der Sorte da, da ist es auch nicht. Ja? Und das war aber die Christen haben gesagt, nee, das ist der Messias. Und wie jede Sekte muss sie sich von der Mutter abgrenzen. Das ist immer so in heftigen Kämpfen. Und deswegen ist der Gründungsmythos des Christentums ist, dass die Juden die Gottesmörder sind. Man kennt die Geschichte, die 12 Apostel, die 12 Jünger Jesus, also seine engsten Mitarbeiter oder Fans. Einer davon ist Judas, der sieht aus wie du und ich, den kann man überhaupt nicht unterscheiden. Der ist immer ganz nett und freundlich und gibt sich als Freund und Anhänger aus. Und der geht zu den Römern, zur römischen Besatzungsmacht und sagt, kommt heute Abend dahin auf den Weinberg und der, den ich küsse, das ist der Jesus und den könnt ihr dann köchen. Und so ist es passiert und der Jesus wird dann umgebracht und seitdem sind die Juden die Gottesmörder. Das muss man sich vorstellen, Gott, das Größte, der Allmächtige. Und sie morden Gott. Was für Verbrecher sind das? Und was für eine unglaubliche Macht haben sie, dass sie Gott morden können? Und das ist die Gründungsgeschichte des Christentums und das zieht sich durch. Das zieht sich durch die ganze Geschichte durch. Also ohne diese Story ist das Christentum überhaupt nicht zu verstehen. Paulus, 100 Jahre später, der eigentliche Begründer des Christentums dann, er spricht von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Juden sind die Gottesmörder. Sie werden im Lauf all dieser Jahrhunderte mit allem Möglichen belegt. Sie stehen immer für das Allerschlimmste und Allerböseste. Sie sind Brunnenvergifter, das ist ein Bild ihrer die also eine angebliche Brunnenvergiftung zeigt durch Juden im Mittelalter. Sie sind Kindermörder, ganz normal, auch das eine Darstellung aus Regensburg, wie 6 Regensburger Knaben wurden angeblich von Juden geschlachtet, weil Juden das Blut trinken der Kinder. Das ist jahrhundertelang, diese Erzählungen, die haben sich eingeprägt im christlichen Abendland oder Kulturkreis. Und es gab immer wieder schlimme Pogrome. Das ist ein Beispiel aus der Schädelschen Weltchronik von 1493, eine Illustration. Es gab immer wieder massenhafte Pogrome, massenhafte Morde an Juden auch. Das ist die Geschichte des christlichen Abendlands, ein ganz wesentlicher Faktor des christlichen Abendlands. Den Juden wurde alles Böse zugeschrieben. Sie sind bösartig, sie entfachen Zwietracht und Krieg, sie sind bestialisch, sie sind Kindermörder, sie sind Brunnenvergifter, sie verbreiten Krankheiten, sie haben eine weltumspannende Macht. Sie sind heimtückisch, sie wollen Völker zerstören, sie sind überhaupt kein richtiges, sondern ein künstliches Volk. Sie sind ein Krebsgeschwür, sie sind Verschwörer, sie sind Lügner, sie sind Betrüger, sie zerstören die Moral, sie sind gierig. Das kennen wir alles. Davon ist die westliche Zivilisation seit Jahrhunderten geprägt von dieser Vorstellung, via Christentum. Die Juden sind die Bösen schlechthin. Und mit dem Zusammenhang müssen wir auch über den Kolonialismus reden, weil manchmal, gerade im postkolonialen Diskurs, wird jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, wird da einiges irgendwie übersehen. Ich habe es jedenfalls noch kaum wahrgenommen. Wir müssen über den Kolonialismus reden. Das sind ja nun zwar 2000 Jahre in dem, was später der Westen wurde, in Europa, geprägt, aber seit 500 Jahren sind große Teile der Welt dadurch geprägt. Und zwar durch den Kolonialismus, durch den europäischen Kolonialismus. Also Europa hat ja nicht nur diesen Kapitalismus verbreitet in der Welt, mit zum Teil fürchterlichen Folgen für viele Menschen, gerade im sogenannten globalen Süden bis heute, hat natürlich auch das Christentum weltweit verbreitet und damit auch den christlichen Antijudaismus. Und der ist nun außerhalb von Europa, auch seit einem halben Jahrtausend schon, in ganz großen Teilen der Welt verbreitet in den Köpfen via Export des Christentums durch Europa. Also wenn man über Kolonialismus redet, muss man auch über den Aspekt reden. Da ist schon klar, dass der Judenhass schon lange keine rein weiße Angelegenheit mehr ist, sondern ein globales Phänomen. In Europa hat den Kapitalismus verbreitet und damit auch die Grundlage für den personalisierenden Antikapitalismus und das eben auch weltweit, also in ganz großen Teilen der Welt. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Gründungsmythos an und schauen wir uns diesen Verräter Judas nochmal an. Warum verrät er eigentlich den Herrn? Der macht es ja nicht einfach so, der macht es aus einem bestimmten Grund, nämlich für 30 Silberlinge. Der macht es für Geld. Für Geld. Für Geld machen die Juden alles. Dass Juden geldgierig sind, ist von Anfang an die Erzählung. Juden sind geldgierig. Später im Mittelalter, wenn dann im ausgehenden Mittelalter, wenn das Geld wichtiger wird und die Päpste nicht mehr verhindern können, dass sich auch, dass bestimmte Leute sich mit Geld befassen müssen, verbieten die Päpste den Christen das schmutzige Geldgeschäft und sagen, wer soll es machen? Die Gottesmörder sollen das Geldgeschäft machen. Und deswegen gibt es tatsächlich, und viele gleichzeitig wurden den Juden viele Berufe verboten. Und deswegen gibt es tatsächlich über die Jahrhunderte hin eine unter Juden mehr Banker und Geldfachleute als im Rest der Bevölkerung. Das hat aber ganz konkrete Ursachen, die mit der Geschichte des Christentums ganz eng verwoben sind. Also, die Juden sind geldgierig, die machen alles fürs Geld. Wer sich es antun will, ich kann es empfehlen, es ist übel, aber also mir hat es genutzt, diesen Film Jud Süß sich anzugucken, und zwar den Originalfilm, der 1940 in die Kinos kam und die Massen in die Kinos getrieben hat, weil sie das sehen wollten und begeistert waren. Der ist ja nicht verboten, den kann man nicht einfach so im Kino sehen, ist auch gut, aber den kann man ab und zu, das ist ein sogenannter Vorbehaltsfilm, also ich habe ihn vor langer Zeit in Stuttgart mal gesehen, im Haus der Geschichte, dann spricht ein Historiker, dann kommt der Film, dann diskutiert man danach, aber den gibt es auch auf YouTube. Ich glaube mit spanischen Untertiteln, aber das Original ist ja deutsch. Also. Jud Süß, das ist eine historische Figur am Hofe eines Herzogs von Württemberg, der in chronischen Finanzschwierigkeiten ist, bekommt ein außerordentlich intelligenter, raffinierter, mit allen Wassern gewaschener Finanzmanager immer mehr Einfluss, weil er dem Herzog finanziell immer wieder aus der Patsche hilft. Der kennt jede möglichen Tricks und der entsprechend wächst sein Einfluss am Hofe, in heutiger Sprache der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst, und er ist natürlich ein raffinierter Jude und er hat seine Hinterleute, weil in seinem Schatten raffen nun seine Hinterleute, bereichern sich am Staatsschatz, während man bei dem Süß noch die Raffinesse und die Intelligenz im Gesicht sieht, sieht man hier in den Gesichtern die reine Gier. Die reine Gier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Die Gegenfiguren dazu in diesem Film, die sehen wir hier. Hier sehen wir den ehrlichen deutschen Handwerksmann inklusive züchtig waltender Hausfrau, und die sind betrogen. Man sieht hinten rechts, die Mauer ihres Hauses ist eingerissen, weil der Finanzjude kam, wollte den Zins eintreiben, den konnten sie nicht bezahlen, daraufhin lässt er ihr Haus einreißen. Von diesem Gegensatz in der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, und der ehrlichen und betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende des Films wird der Jude hängen, zur großen Zufriedenheit des umstehenden Volkes, und zur großen Zufriedenheit der Millionen Kinozuschauer, die in die Kinos geströmt sind, nicht weil sie der Blockwart reingetrieben hätte, sondern weil sie dort das gesehen haben, was sie geglaubt, gehofft und gewünscht haben. Und wenige Monate nach diesem Kassenschlager organisiert die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Man kann den Nationalsozialismus überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht versteht, dass die NSDAP eine ganz starke Affirmation zur guten und ehrlichen und betrogenen Arbeit hatte. Ein Wahlplakat aus der Weimarer Zeit, Arbeiter, der Stern und der Faust, und sehr männlich noch besetzt diese Arbeit, wählt den Frontsoldaten Hitler. Also der positive, affirmative Bezug auf die ehrliche, gute Arbeit ist konstitutiv für die NSDAP. Warum steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz? Viele können sich das nicht erklären, auch viele Linke nicht. Arbeit ist doch gut. Was haben die eigentlich, die Nazis, mit Arbeit gehabt? Na, Auschwitz war in der Wahnvorstellung, die die meisten Deutschen oben und unten befallen hatte, die Entsorgung der Raffgier im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Das war Auschwitz in der Wahnvorstellung, die große Teile der Deutschen befallen hatte. Das ist eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sehen wir hier? Hier sehen wir einen fetten Geldsack, der seinerseits auf einem fetten Geldsack sitzt, vor der Börse, und man sieht schon karikaturhaft die Gesichtszüge, die Nase, die Lippen, man sieht sofort, alles ein Jud, das ist ein Jud. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld, und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Das ist eine moderne Karikatur eines Linken. Man wird hier beim besten Willen jetzt keine typisch jüdischen Gesichtszüge sehen, und ich würde auch nicht einfach sagen, das ist jetzt einfach direkt antisemitisch, aber die Nähe ist eindeutig da. Weil auch hier sehen wir diesen fetten Geldsack, dessen ganzer Zweck ist, nur Profit, Profit, Profit zu machen und zum König des Geldes zu werden. Nichts gegen Juden haben ist gut. Das heißt aber nicht, automatisch schon immun zu sein gegen Antisemitismus, und das heißt nicht automatisch, nicht anfällig zu sein für antisemitische Denkmuster. Das muss einem klar sein. Da gibt es einen Text, der ist jetzt mittlerweile 40 Jahre alt, der hat nur 12 Seiten, den sollte man gelesen und verstanden haben. Der ist nicht ganz einfach, den muss man 2-3 Mal lesen und vielleicht einen Lesezirkel dazu machen. Aber das ist ein absolut wichtiger Text von Moshe Poston, der jetzt leider vor 2 Jahren verstorben ist. Der hat versucht, sich das zu erklären, was geht in den Köpfen und auch Bäuchen von Menschen um, die Kapitalismus so verarbeiten. Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch, ist ein Must-Read für eine reflektierte Kapitalismuskritik. Findet man im Netz, zum Beispiel auf der Seite krisis.org. Nationalsozialismus, Antisemitismus von Moshe Poston. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus. Die Kritik ist was ganz anderes, sie ist dringend notwendig. Das Ressortiment ist das Gegenteil von Kritik. Das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist Antisemitismus. Nicht jeder, der vom gierigen Kapitalisten redet, ist ein Antisemit. Ich rate da auch zur Vorsicht, da in dieser Debatte werden manchmal auch wirklich Fehler gemacht. Man muss da schon differenzieren. Ich verwende lieber das Bild von der schiefen Ebene. Also oben ist dieser personalisierende, oberflächliche, letztendlich falsche Antikapitalismus oder auch regressive Antikapitalismus, und ganz unten ist der Antisemitismus sozusagen im Sumpf. Aber das Bild von der schiefen Ebene hat den Vorteil, wenn ich spüre, dass ich irgendwo auf der schiefen Ebene bin, dann kann ich das reflektieren und mich auch wieder rausarbeiten. It's not complicated. Viele meinen, ja, es sei ja nicht kompliziert, weil sie sind doch Antirassisten. Und ich bin doch, selbstverständlich bin ich auch gegen Antisemitismus, weil ich bin doch gegen Rassismus. Diesen Satz hört man oft, liest man oft ich würde einfach mal ein bisschen jetzt provokativ sagen, sorry, nichts kapiert. Sorry, es ist nicht so einfach. So einfach ist es nicht. Schauen wir uns nochmal an, was das Hassobjekt des Rassismus ist und das Hassobjekt des Antisemitismus. Da spüren wir ganz große Unterschiede. Der Rassismus sagt, die, die ich hasse, die stehen unter uns. Der Antisemitismus sagt, die, die ich hasse, stehen über uns. Das sind ganz, ganz wenige. Und die haben eine unheimlich undurchschaubare Macht. Die ganze Welt hängt an ihren Fäden. Der Rassismus sagt, die, die ich hasse, die sind minderwertig. Die gehören nicht zu uns. Die sind nicht auf unserem Kulturniveau. Die sollen verschwinden. Der Antisemitismus sagt, die, die ich hasse, die sind übermächtig. Die haben eine unglaubliche Macht. Der Rassismus sagt, die gehören nicht hierher. Die sollen verschwinden. Der Antisemitismus sagt, die sind das Böse schlechthin. Die sind das Prinzip des Bösen. Antisemitismus, der Rassismus sagt, sie sind letztendlich zu vertreiben, sie gehören nicht hierher. Aber Antisemitismus gibt sich nicht zufrieden mit Vertreibung. Antisemitismus sagt, es muss vernichtet werden, weil das ist das Prinzip des Bösen in der Welt. Und erst, es wird uns erst gut gehen, wenn das Prinzip des Bösen vernichtet ist. Man sieht, es ist ein riesiger Unterschied. Und wer meint, er habe Antisemitismus verstanden, weil er Antirassistin ist, der hat maximal, und nicht mehr, der hat maximal 5% von Antisemitismus verstanden. Also man muss mehr verstehen und muss den Unterschied verstehen. Was keinerlei Relativierung des fürchterlichen Rassismus ist. Keinerlei Relativierung, aber man muss die Unterschiede erkennen. Und dieses Vernichten, das begegnet uns überall wieder bei entwickelten Antisemiten. Wer sich antun will, am 29. April sitzt der Adolf in seinem Führerbunker und schreibt sein politisches Testament an sein Volk. So 30, 40 Seiten findet man auch schnell im Netz als PDF, wenn man will. Und die letzten Sätze, der letzten Worte des Führers an sein Volk sind das, ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass, wenn die Völker Europas wieder nur als, Achtung, Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer, personalisierender Antikapitalismus, angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, das der eigentlich Schuldige an diesen mörderischen Ringen ist, das Judentum. Das sind die letzten Worte des Führers, dann legt er den Griffel weg und gibt sich die Kugel. Vernichten, vernichten. Die Gründungserklärung der Hamas, die nach wie vor gilt, haben wir im Grunde genau die gleiche Wahnvorstellung. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Medien, sie lenken Revolutionen, sie bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören. Sie stehen hinter beiden Weltkriegen, sind Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen. Dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Eine eindeutig genozidale Absicht, weil so viel über Genozid gerade geredet wird. Wer dieses Bild nicht verstanden hat, der hat dieses Bild schon gar nicht verstanden. Nämlich welchen Sinn macht die Fahne des jüdischen Staates Israel unter dem Tor von Auschwitz? Was ist Israel? Israel ist von dieser Welt. Israel ist ein Staat, erstmal wie jeder andere, eine Gesellschaft, eine natürlich kapitalistische Gesellschaft mit Rassismus, mit Sexismus, mit Ausbeutung, mit Diskriminierung. Und gerade jetzt in dieser weltweiten autoritären Welle, auch Israel ist davon nicht verschont, auch von ganz üblen politischen Entwicklungen. Also Israel ist Teil dieser kapitalistischen Welt mit all ihren großen Problemen. Insofern ein Staat wie jeder andere. Und gleichzeitig Und das muss man verstehen, diesen Widerspruch muss man sozusagen im eigenen Denken aushalten. Obwohl das alles stimmt, ist Israel kein Staat wie jeder andere. Der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Israel ist eine Art Lebensversicherung. Falls sich in Deutschland oder anderswo wieder Juden zur Flucht gezwungen sehen oder das Gefühl der Bedrohung übermächtig wird. Jede Jüdin auf der Welt, wenn sie in Argentinien und Australien lebt und nie und nimmer daran denkt, nach Israel auszuwandern, weiß, wenn es wieder mal ganz hart kommt, dann gibt es immer noch Israel. Israel ist das, was es spätestens 1938 und nicht erst 1948 hätte geben müssen. Und genau auf dieses Versprechen, auf dieses Sicherheitsversprechen, auf diese Lebensversicherung, genau darauf zielte der bestialische Hamas-Überfall am 7. Oktober. Vorzuführen den Jüdinnen und Juden, ihr seid nicht sicher. Nur wer das verstanden hat, der kann verstehen, welch riesige Auswirkung dieser Hamas-Überfall vom 7. Oktober auf Israel hat, auf die israelische Gesellschaft, und zwar auf alle, auf die Netanjahu-Fans und auf die erbitterten Netanjahu-Gegner, auf alle. Ein Gefühl, der Holocaust kann sich wiederholen. Wir sind nicht mehr sicher. Und das genau war das Ziel dieser Aktion. Und das wirkt. Das wirkt in die Gesellschaft rein. Es ist ein Epochebruch. Israel ist seit dem 7. Oktober nicht mehr das, was es bis zum 6. Oktober war. Ist nicht mehr das. Es ist ein Epochebruch wirklich ungeahnten Ausmaßes. Nur wenn einem das klar ist, was das für die israelische Gesellschaft und für Jüdinnen und Juden weltweit bedeutet, dann kann man überhaupt vernünftig über alles das, was jetzt passiert, reden? Nur wenn einem das klar ist. Ich will im Folgenden auf einige, ich kann hier nicht Israel komplett abhandeln. Könnte ich auch gar nicht, davon abgesehen. Ich kann auch den ganzen Nahostkonflikt nicht komplett abhandeln. Aber ich will auf einige verbreitete Vorstellungen, insbesondere auch unter Linken, verbreitete Vorstellungen eingehen und auch Anwürfe eingehen gegen Israel und ein bisschen was dazu sagen, weil sie aus meiner Sicht halt so nicht haltbar sind. Also weit verbreitet, Israel ist ein Apartheidstaat. Da muss man dann nochmal gucken, woher der Begriff kommt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Südafrika dieses Apartheid-Regime, extrem rassistisch. Also hier die weiße Minderheit beherrscht alles und die nicht weiße, schwarze POC-Bevölkerung hat keinerlei Rechte. Also hier weiß am Strand, nur für Weiße, niemand darf dahin. Bänke aufgeteilt, da dürfen nur Weiße sitzen, Busstopp vor Non-Whites, die dürfen dann irgendwo auch mal. Hier, Achtung, Caution, Revere of Natives, wirklich in Lagern eingesperrt und da dürfen nur sie rein. Taxis, Whites only und so weiter. Ohne jegliche Bürgerrechte, eine extreme sogenannte Rassentrennung. Ohne jegliche Bürgerrechte, kein Wahlrecht, nichts. Der ehemalige Staatspräsident von Israel, Moshe Katsav, der wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung im Amt zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich denke, der sitzt auch noch im Knast. Das ist ein paar Jahre her. Ich denke, der sitzt noch im Knast. Der vorsitzende Richter des obersten Gerichts, der ihn verknackt hat, war ein Araber. Das war ein Araber. Apartheid? 9 von 120 Parlamentsabgeordneten in der Knesset sind israelische Araber. Mansour Abbas, Vorsitzender einer arabischen Partei, Ra'am-Partei, der war 2 Jahre lang Mitglied in der israelischen Regierung, also in der Vorgängerregierung, und hat dort einiges rausgeholt an finanziellen Mitteln für die arabische Minderheit. Apartheid? Das ist nun ein Plakat, natürlich ein bisschen zurechtgemacht, ein Sherpik von Israel-Freunden, das sieht man. Aber was ist die Aussage? Eine Frau, die sagt, I'm an Arab woman, I can go to university, I can be a doctor, I can run for office, because I live in Israel. Das ist nicht falsch. Wo könnte sie das? Könnte sie das in Gaza? In welchem arabischen Land könnte sie das? Natürlich gibt es in Israel Rassismus, Diskriminierung. Natürlich werden PalästinenserInnen diskriminiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Apartheid? Das ist vielleicht dann doch ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen übertrieben. Und einfach die Grundlage fehlt dafür. Selbst in Südafrika, obwohl die südafrikanische Regierung den Eindruck erweckt, dass alle so denken würden, ist diese Meinung nicht geteilt, wird diese Meinung nicht von allen geteilt. Der Vorsitzende der Universitätssektion der ANC Jugendliga hat selbst davon gesprochen, sagt, das geht nicht, nehmt uns bitte nicht den Begriff Apartheid. Ja. Dieses Wort auf Israel anzuwenden, führt das Projekt der Entwürdigung schwarzer Südafrikanerinnen fort, indem die Einzigartigkeit des Rassismus und des Hasses, mit dem wir damals konfrontiert wurden und den wir mit viel Blut und Tränen überwinden konnten, negiert wird. Ah, Israel macht doch einen Genozid. Kann man rauf und runter hören, Israel begeht einen Genozid an den PalästinenserInnen. Was ist die Definition von Genozid, von Völkermord? Das ist also die Resolution der UN-Vollversammlung vom 9. Dezember 1948. Genocide means any of the following acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group as such und so weiter. Begangen in der Absicht. Committed with intent. Hier ist die Absicht vollkommen klar. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen. Dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Begangen in der Absicht. In der israelischen Regierung sitzen zum Teil üble Gestalten, leider. Wirklich auch Rassisten und Faschisten. Die sitzen aber zum Glück nicht im Kern der Regierung und nicht im Kriegskabinett, die die Entscheidungen über diese Kriegsführung betreibt. Das ist ein Zitat und es gibt mehrere, des israelischen Verteidigungsministers. Der sagt, wir werden nach dem Ende des Krieges wird Gaza von Palästinensern regiert werden. Die künftige Regierung muss aus dem Gazastreifen hervorgehen. Es werde gleichzeitig vom Gazastreifen keine militärische Bedrohung mehr ausgehen. Die Hamas wird nicht in der Lage sein, im Gazastreifen zu herrschen und als Militärmacht zu fungieren. Die künftige Regierung werde eine zivile Alternative sein. Absicht? Genozidale Absicht. Mit welchem Gegner hat man das zu tun? Normalerweise, wenn das sozusagen ein Anführungszeichen normaler Krieg wäre, schlimm genug, die Formulierung ist eigentlich zynisch, wenn es ein normaler Krieg wäre, dann würde doch die eine Seite die Bevölkerung, ihre eigene Bevölkerung schützen und die andere auch. Aber das ist ein vollkommen asymmetrischer Krieg, weil die Hamas hat überhaupt nicht das Interesse, die eigene Bevölkerung zu schützen. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Je mehr Tote die eigene Bevölkerung hat, umso besser passt das ins Kalkül der Hamas. Die Hamas ist eben kein Schutzschild für die Bevölkerung. Sie hat ihre Waffen und Abschussrampen ganz bewusst in Kindergärten, Moscheen, Schulen, Kliniken gelagert. Und wer ist eigentlich Zivilist und wer ist nicht Zivilist? Die laufen ja nicht in Uniform rum und sagen, hier, ich bin... Also, es ist schwierig, ich bin kein Militärfachmann und völlig klar ist, dass das eine fürchterliche Situation ist, auch für die Palästinenserinnen. Ein ganz grauenhaftes Leid für die Menschen in Gaza, das wirklich sehr schlimm ist, also nur zu wünschen, dass das möglichst bald vorbei ist und dass sich die Menschen in Gaza auch eine bessere Zukunft kriegen, und dazu gehört auch, sich von dieser fürchterlichen Hamas zu befreien. Aber man muss sich dann schon der Frage stellen, wie soll man einen solchen Gegner bekämpfen? Was würde man in Karlsruhe machen, wenn man aus einem Kindergarten in Pforzheim permanent mit Raketen beschossen wird? Wird man sich ewig beschießen lassen oder wird man irgendwann zurückschießen? Wenn man mal zurückschießt, dann ist man ein Schwein. Und genau das ist die Situation. Genau das ist die Situation. Die Hamas ist nicht nur kein Schutzschild für die Bevölkerung, sondern die Bevölkerung ist ein Schutzschild für die Hamas. Und zwar ganz bewusst geplant und zynisch eingesetzt. Und es kommt noch dicker, die UNO ist ein Schutzschild für die Hamas. Da gibt es lange Untersuchungen und Belege darüber, welche, ich muss es wirklich sagen, üble Rolle die UNO in Bezug auf Israel und den sogenannten Nahostkonflikt spielt. Da gibt es einige Literatur, die ich nachher auch empfehlen werde. Das kann man detailliert nachweisen. Mindestens 10% aller 12.000 Mitarbeiter des Palästinenser-Hilfsweges im Gazastreifen sind Leute der Hamas oder des islamischen Dschihad. 12 UN-Mitarbeiterinnen waren am Massaker am 7. Oktober beteiligt. Das hat Israel aufgedeckt. Dann geschieht erst wochenlang überhaupt nichts. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann sagen die UN-Verantwortlichen, oh, das haben wir aber nicht gewusst. Das haben wir aber nicht gewusst. Jahrzehntelang sitzen sie in diesen Palästinensergebieten und in Gaza und wissen natürlich, was abläuft. Es gibt übrigens für keine Bevölkerungsgruppe auf der Welt so viel Unterstützung durch die UNO wie für die PalästinenserInnen. 32.000 Menschen arbeiten für die UNRWA, die nur für die PalästinenserInnen zuständig sind. Das sind doppelt so viele wie für den Rest der Welt. Das ist ein Apparat, der sich selbst am Leben erhält. Israel hat jetzt direkt unter dem Hauptquartier der UN eine riesige Datenzentrale der Hamas aufgedeckt. Oh, das wussten wir aber nicht. Das wussten wir aber nicht. Die Beauftragte der UN für die palästinensischen Gebiete, Frau Albanese, leugnet ganz offen den Antisemitismus der Hamas. Die sagt, das ist nicht. Die ist nicht antisemitisch. Mit diesem Angriff vom 7. Oktober sollte die Besatzung und die Apartheid durchbrochen werden. Das ist eine UN-Vertreterin. Das ist Hamas-Sprech. Das ist die UN. Und es ist eigentlich selbstverständlich, dass Frau Albanese natürlich zu Protokoll gibt, dass sie gegen Antisemitismus ist, weil sie ja jeden Rassismus ablehnt. Und damit zu Protokoll gibt, dass sie nichts verstanden hat. Das ist die UN in Bezug auf Israel. Es hat wochenlang gedauert, bis überhaupt mal die UN-Women zur Kenntnis genommen haben, welche fürchterlichen Dinge bei diesem Massaker israelischen Frauen angetan wurde. Ich sage keine Details, es ist schlimm genug. Es hat wochenlang gedauert, bis die UN-Women das überhaupt mal zur Kenntnis genommen haben. Der Vorwurf, dass Israel Genozid an den Palästinenserinnen betreibt, ist übrigens uralt. Der wird seit Jahrzehnten erhoben. Und das ist hier die Kurve der Bevölkerungsentwicklung der Palästinenserinnen. Also das Blaue ist Israel, das unten sind die Palästinenserinnen. Es ist, Entschuldigung, ein komischer Genozid, der seit Jahrzehnten lang an einer Bevölkerung begangen wird und die immer mehr wächst. Also irgendwas stimmt da nicht. Der Vorwurf ist alt. Das relativiert überhaupt nicht das schlimme Leid von PalästinenserInnen jetzt in keinster Weise. Aber Israel eine genozidale Absicht zu unterstellen, ist schon deswegen wirklich absurd, weil Israel mit seiner überlegenen Militärmacht, insbesondere mit seiner Luftüberlegenheit, wenn Israel wollte, dann könnte es, dann würden wir über ganz andere Größenordnungen als über 30.000 Tote reden. Und die sind schon schlimm genug. Der Vorwurf, Israel eine genozidale Absicht, ist einfach absurd und nicht rational zu begründen. Aber Israel ist ein weißes Kolonialprojekt. Das ist übrigens interessant, das kommt erst seit einigen Jahren. Früher war Israel immer so ein imperialistisches Konstrukt. Er war beliebt, war so in linken Kreisen, 70er Jahre, 80er Jahre. Israel ist der Kettenhund des US-Imperialismus und so weiter. Also immer. Aber weißes Kolonialprojekt irgendwie, das ist relativ neu. Und das kommt in dem Moment wirklich, wo dieser postkoloniale Diskurs anfängt und immer mehr Kreise zieht, auch im Westen und der Linken, auf einmal, Israel ist ein weißes Kolonialprojekt. Was ist da dran? Also zunächst mal, das sind jetzt Zahlen von, die sind ja 20 Jahre alt, aktuellere habe ich keine gefunden. Angaben der israelischen Regierung zur Herkunft der Einwohnerinnen, der jüdischen Einwohnerinnen des Landes. Man sieht, dass damals 2001 2,2 Millionen ungefähr mit Wurzeln, also die schwierige Begriff Wurzeln, aber lassen wir ihn mal da stehen, also mit der Herkunft der Vorfahren, der eigenen oder Vorfahrenherkunft aus europäischer, amerikanischer Region sind, fast 900.000 afrikanischen Ursprungs und 700.000 asiatischen Ursprungs. Also 2,2 Millionen, 900.000, 700.000. Ein weißes Kolonialprojekt. Aber auch wenn man es historisch betrachtet, was heißt denn Kolonialismus? Kolonialismus heißt, dass ein sogenanntes Mutterland irgendwo einfällt, sich ein abhängiges Gebiet schafft, um es auszubeuten und die Reichtümer in das Mutterland zu transferieren. Kein Mutterland schuf ein abhängiges Gebiet. Die Gründungsgeschichte Israels ist die Geschichte von Diskriminierten, Verfolgten und Bedrohten, die ausgewandert sind und geflohen sind. Das ist die Gründungsgeschichte Israels. Und um das zu verstehen, muss man sich den Zionismus ein bisschen angucken. Was ist eigentlich Zionismus? Das Wort Zion, das kommt ja schon in der Bibel vor. Ursprünglich war eine Burg bei Jerusalem und Jerusalem spielt ja für die Juden in der Religion als die Stadt Davids eine besonders wichtige Rolle. Wir haben über 3000 Jahre lang eine israelitische Geschichte in Palästina. Ich setze Palästina hier in Anführungszeichen, weil es um einen Landstrich Palästina geht, der bis heute übrigens nie ein Staat war. Ich sage dazu noch mehr, aber einen Landstrich geht. Es gibt über 3000 Jahre lang eine kontinuierliche israelitische jüdische Geschichte in Palästina. Der Zionismus ist entstanden Ende 19. Jahrhundert in Europa als Reaktion einiger, nicht aller, einiger Jüdinnen und Juden auf die fortgesetzte Diskriminierung, Unterdrückung und Verfolgung in Europa. Es gab ja im Zuge der Aufklärung die sogenannten Juden-Emanzipation, also ausgehend von der Französischen Revolution, da hat sich das so langsam durchgesetzt, dass doch in vielen europäischen Ländern Schritt für Schritt, im Laufe des 19. Jahrhunderts, Jüdinnen und Juden Bürgerrechte bekamen, was sie ja bis gar nicht hatten. Da waren große Hoffnungen damit verbunden, aber es hat sich zunehmend gezeigt, dass das überhaupt nichts ändert an den Pogromen, an der Verfolgung, an der Diskriminierung. Es gab unterschiedliche Meinungen zu dem Zionismus unter den Jüdinnen, aber ein wachsender Teil war der Meinung, das bringt alles nichts, auch die Juden-Emanzipation hilft uns nicht. Wir brauchen endlich einen eigenen Staat, in dem wir nicht mehr die unterdrückte Minderheit sind, sondern die Mehrheit. Das ist im Wesentlichen der Grundgedanke des Zionismus. Entscheidend ist da so ein dünnes Büchlein, eher Heftchen, von Theodor Herzl, der Judenstaat. Ein schönes historisches Dokument empfehle ich zu lesen, 1896 erschienen, der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Im Zuge dieser Diskriminierung, im Zuge der Erfahrung, dass das alles auch nichts bringt mit der Juden-Emanzipation, also wenig bringt, sind dann zunehmend mehr Juden dieser Idee gefolgt und es gab Einwanderungswellen in den Landstrich Palästina. Aber Israel hat auch das Land der Palästinenser geraubt. Also zunächst mal, es gibt verschiedene Quellen dazu. Je weiter man in der Geschichte zurückgeht, umso schwieriger wird es auch natürlich. Und es gibt auch unterschiedliche Ergebnisse. Das hier ist eine Zusammenfassung der Bevölkerungsanteile in Jerusalem. Mehr Daten gibt es offenbar nicht in Jerusalem. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Noch bevor Ende des 19. Jahrhunderts die ersten zionistischen Einwanderungswellen begannen, also vor dem Zionismus. Und man sieht, die Schätzungen oder Erhebungen sind unterschiedlich, aber man sieht auch hier, sämtliche Untersuchungen gehen davon aus, dass neben Christinnen und Muslimen selbstverständlich immer da auch Jüdinnen gelebt haben. Also die Erzählung, im Jahre 70 nach haben die Römer die vertrieben und dann kamen sie 2000 Jahre später und haben denen das Land geraubt, ist einfach historisch einfach so nicht haltbar. Das ist eine Fotografie aus Meyers Handlexikon des allgemeinen Wissens von 1873. Wir sehen hier die heute sogenannte Region Nahostregion. Man sieht hier kein Palästina, man sieht ja auch kein Israel. Was ist das, was man hier sieht? Nun, das ist das Osmanische Reich, zu dem das alles irgendwie gehört hat. Da gibt es Syrien als eine Art Landstrich, es gibt den Libanon, Ägypten war auch noch höchstens ein Protostaat, auch Teil dieses Osmanischen Reiches, das ja dann am Ende des Ersten Weltkriegs auseinanderfiel. Und wenn man das jetzt aufzoomen könnte, dann würde da jetzt irgendwo bei Jaffa rum dann auch irgendwo Palästina stehen als Landstrich, so wie Lüneburger Heide würde es dann auch stehen. Das 1873. Es gab keinen palästinensischen Staat. Und diese zionistische Einwanderungswelle, Theodor Herzl, die trifft nun die unter Jüdinnen erstmal stark umstritten ist, die einen sagen, ihr spinnt, machen wir nicht, die anderen sagen doch, wir machen es. Die trifft nun auf ein, da gibt es viele Quellen dafür, auf ein extrem dünn besiedeltes, extrem armes Land. Im Wesentlichen ist die Landaneignung durch Landkauf passiert, und zwar Kauf an reichen arabischen Clanchefs. Und natürlich haben diese Europäerinnen Kapital, Wissenschaft, Technik in diesen Landstrich gebracht. Und es gab unter den Arabern von Anfang an zwei Meinungen dazu. Nicht wenige haben auch gesagt, lass die nur mal reinkommen. Im Grunde genommen ein ganz ähnlicher Diskurs wie heute, immer ein Immigrationsdiskurs. Nicht wenige haben gesagt, lass die ruhig mal reinkommen, die bringen Kapital, die bringen Wissenschaft, die bringen Entwicklung ins Land, das können wir brauchen. Das ist ein Zitat. Also Al-Ahram ist auch heute noch die führende Zeitung in Ägypten. Auch damals schon, 1913, der Herausgeber von Al-Ahram sagt, das Land braucht die Zionisten. Sie werden zweifellos zum Aufblühen des Landes beitragen. Und hatte immer diese Position auch. Das ist Palästina. Das ist Palästina. Also dieses Osmanische Reich stand an der Seite vom Deutschen Kaiserreich und Österreich-Ungarn, sogenannten Mittelmächte gegen die Entente. Man weiß, wie der Erste Weltkrieg ausgegangen ist. Die Briten haben den im Landstrich Palästina ansässigen Arabern und Juden versprochen, wenn ihr an unserer Seite gegen das Osmanische Reich kämpft, dann werden wir euch nach dem Krieg jeweils einen eigenen Staat geben. Das Osmanische Reich ist zerfallen, es wurde unter Kolonialmächten aufgeteilt, also Syrien zum Beispiel wurde dann unter französisches Mandatsgebiet gestellt und eben dann vieles unter britisches Mandat. Das ist das britische Mandat of Palestine. Hier erscheint zum ersten Mal ein palästinensischer Protostaat 1920. Das ist Palästina. 1923 hat die britische Besatzungsmacht ihr Versprechen an die in Palästina lebenden Araber wahrgemacht und hat gesagt, okay, ihr kriegt euren arabischen Staat in Palästina. Und das ist die Geburtsstunde von Jordanien. Und zwar ein judenfreier arabischer Staat. Sämtliche Jüdinnen und Juden mussten auswandern, entweder irgendwohin in die Welt oder westlich des Jordans, in dieses Cisjordanien. Jordanien heißt damals noch Transjordanien. Man sieht, es fehlt noch die Westbank, da kommen wir gleich dazu. Aber das ist der erste palästinensische Staat. Die ganze Auseinandersetzung seither geht nur noch um die verbleibenden 28%. Wir haben also seit 100 Jahren auf 72% des Gebietes von Palästina einen palästinensischen Staat, weiß niemand. Die ganze Auseinandersetzung geht nur um die verbliebenen 28%, nämlich dieses Cisjordanien, westlich vom Jordan. Und hier gab es verschiedene Versuche und Pläne, diese verbliebenen 28% aufzuteilen. Das früheste, es war damals noch britisches Mandatsgebiet. Im Grunde wollten die Briten das auch langsam loswerden, weil sie immer mehr Ärger damit auch hatten. Die früheste, benannt nach einem britischen Kommissar Peel, war der Vorschlag 1937, dieses Cisjordanien wie folgt aufzuteilen. Man sieht hier das Graue oben, vorwiegend im Norden, das sollte jüdisch werden. Alles das Helle sollte ein arabischer Staat werden, das Gebiet um Jerusalem einen Sonderstatus bekommen. Das war der Vorschlag der britischen Mandatsmacht 1937. Die Zionisten haben zähneknirschend dazu Ja gesagt. War ihnen zwar auch nicht ganz so recht, aber sie hätten wenigstens was gehabt und haben gesagt, okay, machen wir. Unter den ansässigen Arabern gab es zwei Fraktionen, die sich bekämpft haben, und zwar bis aufs Messer bekämpft haben. Es gab die Naschashibis, die gesagt haben, ja, ganz im Sinne des Al-Ahram, Chefredakteurs, Herausgebers, ja, lass mal, das bringt uns auch was. Wir finden einen Weg, mit denen zu kooperieren und das nützt auch unserer eigenen Entwicklung. Und die andere Fraktion, die Husseinis, waren ganz entschieden der Meinung, nein, auf keinen Fall, wir treiben die Juden ins Meer. Und diese zwei arabischen Fraktionen haben sich bis aufs Messer bekämpft, blutig bekämpft. Und leider haben die Husseinis sich durchgesetzt mit Mordorgien gegen ihre Brüder, die Naschashibis. Und unter diesem Debakel leiden die PalästinenserInnen bis heute noch. Auf den Namensgeber dieser Husseinis kommen wir gleich noch. 1947 beschließt die UNO dann erneut einen Aufteilungsplan dieses Landes. Und man sieht, was da vorgesehen war. Der Grüne, was hier grün ist, das wäre der jüdische Staat gewesen, also schon etwas größer als 37, aber noch lange nicht das, wie es heute ist. Das Gelbe wäre arabische Staat gewesen und Jerusalem wieder Sonderzone. Israel hat diesen Vorschlag angenommen, hat am 8. Mai 1945 seinen Staat gegründet. Die umliegenden arabischen Staaten haben das abgelehnt, vehement abgelehnt, haben gesagt, nein, wir treiben die Juden ins Meer. Es gab dann den Überfall im Juni 1948 von arabischen Armeen auf dieses junge Israel aus Syrien, aus dem Libanon, aus Transjordanien, damals auch aus Ägypten, Saudi-Arabien, Irak. Es stand auf Messers Schneide, aber Israel hat sich letztendlich durchgesetzt. Man weiß, wie es ausgegangen ist. In diesem Krieg, Zeitende dieses, das, was man heute als israelische Grenzen gemeinhin bezeichnet, das sind eigentlich keine Grenzen, sondern das sind die Waffenstillstandszene von 1948. Direkt gesagt, eigentlich sind das Waffenstillstandslinien von 48. In diesem Krieg gab es viel Leid auf beiden Seiten, auch auf arabischer Seite. Die Quellen nennen je 600.000 bis 800.000 auch vertriebene PalästinenserInnen, damals 1948, also das sind die original sozusagen palästinensischen Flüchtlinge von damals, denen auch natürlich viel Leid geschehen ist, ohne Frage. Die UN hat eine Definition von Flüchtlingen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, nur für palästinensische Flüchtlinge. Aus diesen ungefähr 800.000 oder vielleicht auch 1 Million von 1948 sind mittlerweile schon 5-6 Millionen geworden. Wie kann das sein? Weil der Flüchtlingsstatus vererbbar ist. Ein 18-jähriger Palästinenser, der eine flüchtende Ururgroßmutter hatte, gilt als Flüchtling. Das ist ein vererbbarer Flüchtlingsstatus, der sonst nirgendwo auf der Welt gilt, der allein für die PalästinenserInnen gilt und der natürlich den Sinn hat, diese schwerende Wunde immer am Leben zu halten. Was fast niemand weiß, dass in der gleichen Zeit, infolge dieses Krieges, ungefähr genauso viele Jüdinnen und Juden aus arabischen Ländern vertrieben wurden. Und zum Großteil nach Israel gingen. Das weiß fast niemand mehr und darüber redet niemand mehr. Warum? Weil die längst integriert sind. Weil Israel keine jüdischen Flüchtlingslager errichtet hat und damit versucht, über Jahrzehnte dieses Problem am Kochen zu halten, sondern die sind integriert. Es gibt seit 1948 in den umliegenden arabischen Ländern fast überhaupt keine Jüdinnen mehr. Warum? Weil sie alle vertrieben wurden. Fast alle, bis auf ganz minimal. Dieses Bild kennt wahrscheinlich jeder. Es ist ja auch so einleuchtend. Es wird in der einen oder anderen Form immer wieder gezeigt. Und schaut, it's not complicated, guckt euch doch nur an. Man muss doch nur hingucken, dann sieht man doch alles und dann weiß man alles. Also 1946, da war nur das bisschen blau da, jüdisch, und alles war arabisch. Und dann, seht weiter, es wurde doch immer, den PalästinenserInnen wurde immer mehr abgenommen. Ist ein eingängiges Bild, ist aber manipulativ. Das kommt der Wahrheit viel näher. 1946 war es britisches Mandatsgebiet. 1947 gab es diesen UN-Teilungsplan, der von Israel angenommen wurde und von arabischer Seite abgelehnt wurde, mit einem Krieg beantwortet wurde. So sieht dann seit 1949 die Landkarte aus. Das links unten, der kleine Streifen Gaza, der war ägyptisch nach 1948. Das war ägyptisches Staatsgebiet. Und das, was wir als die Westbank kennen, das war jordanisches Staatsgebiet. Und das war von 1949 bis 1967 so. Das heißt, die arabischen Bruderstaaten, Ägypten und Jordanien, hatten fast 20 Jahre lang Zeit, dem geliebten palästinensischen Brudervolk, ich sage das jetzt mal so zynisch, weil es in der Propaganda immer so genannt wird, einen eigenen Staat zu verschaffen. Haben sie nicht gemacht, haben nicht im Traum daran gedacht. Infolge des Sechstagekriegs von 1967 wurden dann diese Gebiete bis jetzt besetzt, auch von Israel. Und das ist natürlich ein schwerendes und ungelöstes Problem, das mit sich einen Haufen Probleme nach sich zieht. Und seit den Oslo-Abkommen von 2005 gibt es in den hier grün bezeichneten Gebieten, in der Westbank und im Gazastreifen, zum ersten Mal historisch überhaupt eine palästinensische Autonomieverwaltung. Das gab es vorher noch nie. So rum kann man die Dinge auch sehen, und so rum kommt es auf jeden Fall näher der Wahrheit als der. Die Juden haben denen halt alles geraubt. Es gab verschiedene Vorschläge, auch nach 1967, sich zu einigen. Der letzte Vorschlag des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Olmert, der leider von Netanyahu abgelöst wurde, aber das war ein Vorschlag von 2008, hat einen Gebietsaustausch angeboten. Einige Gebiete in der Westbank sollten bei Israel bleiben, wo sich mittlerweile ganze jüdische Städte entwickelt hatten. Und dafür sollte es einen Gebietsaustausch geben. Gaza sollte größer werden. Und es sollten auch 150.000 Flüchtlinge zurückkehren dürfen. Und Ost-Jerusalem wäre die Hauptstadt gewesen. Das war der letzte Vorschlag. Es gab noch mehrere. Es war der letzte Vorschlag von Israel, der angenommen hätte werden können. Abbas, der damals schon der Palästinenserführer war, hätte nur Ja sagen müssen. Abgelehnt ohne jeden Gegenvorschlag. Und die Geschichte der Ablehnungen ohne jeden Gegenvorschläge ist das Drama der palästinensischen Bevölkerung. Israel war übrigens, auch das weiß kaum jemand, schon mal sehr viel größer. Und zwar 1967 bis 1973. Der ganze Sinai war israelisch. Das war infolge des Sechstagekrieges. Innerhalb weniger Tage hat ja Israel die ägyptische Armee vertrieben. Die sind sogar über den Suezkanal rüber und es waren ägyptische Panzerarmeen in Richtung Kairo unterwegs. Und dann haben wohl die Amerikaner und die Sowjetunion irgendwie gesagt, jetzt haben wir mal Schluss. Aber das war, und dann, seitdem war der ganze Sinai israelisch. Und da gab es israelische Siedlungen. Es kam dann später zu diesem historischen Friedensvertrag mit Anwar al-Sadat, den Friedensvertrag Israel-Ägypten, später auch mit Jordanien. Und die Losung war Land für Frieden. Und Israel hat sich systematisch dann zurückgezogen bis an die Grenzen von Ägypten, die man heute kennt, Land für Frieden. Auch das ist etwas, was eigentlich leider kaum jemand weiß. Aber die israelische Siedlungspolitik ist schuld. Es hat ja manchmal, hat man so das Gefühl, ja, man hört sich so alles irgendwie geduldig an über Israel, aber irgendwie, jetzt, wann kommt endlich das erlösende Wort? Ja, jetzt endlich, Siedlungspolitik. Ja. Und wer also, ich sage jetzt ein bisschen polemisch, wer in Deutschland das Wort Siedlungspolitik fehlerfrei buchstabieren kann, der gilt ja manchmal schon als Nahostexperte. Ja. Also die Siedlungspolitik, die ist doch schuld. Die ist doch schuld. Naja, also ich habe einiges über verpasste Chancen der PalästinenserInnen gesagt. Wenn es so wäre, dass die Siedlungspolitik schuld ist, und vorneweg mal, über die Siedlungspolitik muss man natürlich heftig streiten, und es wird nirgendwo so sehr gestritten wie in Israel über den Sinn und Unsinn dieser Siedlungspolitik. Nirgendwo so heftig gestritten. Aber wenn es denn nun wäre, dass die israelische Siedlungspolitik an allem schuld sei, dann müsste es seit 2005 Frieden mit Gaza geben. Denn der damalige israelische Ministerpräsident, früher Generalstabschef, Militär, ein Hardliner, hat gegen großen Widerstand in der jüdischen Mehrheitsbevölkerung in Israel durchgesetzt, dass sich Israel komplett aus Gaza zurückzieht. Gaza war besetzt. Es gab eine ganze Reihe von Siedlungen, die wurden alle aufgelöst. Die israelische Armee hat die jüdischen Siedler rausgetragen. Zum Glück gab es keine gewaltförmigen Auseinandersetzungen, es war aber kurz davor, ja, gegen heftigen Widerstand jüdischer Siedler hat die israelische Armee Gaza geräumt. Das heißt, seit 2005 ist Gaza nicht mehr besetzt. Gaza hätte es hätte eine wirtschaftliche Entwicklung nehmen können. Es gibt übrigens kaum ein Gebiet, die Palästinensergebiete gehören zu den Gebieten, die weltweit pro Kopf am meisten Entwicklungshilfe erhalten. Wo ist die ganze Entwicklungshilfe hingegangen? Gaza wurde zu einer Raketenabschussrampe. Es hätte die Möglichkeit gegeben. Und nun ist natürlich in Israel die Sorge schon seit langem, ja, wenn wir jetzt auch im Westjordanland zurückgehen, kriegen wir dann noch eine Raketenabschussrampe. Das ist zumindest, muss man verstehen, das sind Diskurse, Überlegungen, die in der israelischen Bevölkerung stark verankert sind. Also, das sind Zeitungsmeldungen von 2005. Israel beendet eine Ära. Auch darüber wird eigentlich kaum geredet. Seit 2005 könnte etwas ganz anderes entstanden sein in Gaza. Und da müssen wir ein bisschen über die Zwei-Staaten-Lösung auch reden. Das ist ja manchmal so als der große Zauberbegriff. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, dass sowas in die Richtung gehen muss. Ja. Wenn ich auch konkret, ich weiß wie, aber natürlich brauchen PalästinenserInnen dringend eine Perspektive und es kann nicht so weitergehen, das ist ja vollkommen klar. Aber auch dieser Diskurs um die Zwei-Staaten-Lösung hat natürlich seine eigene Geschichte, die man auch kennen muss, die man kennen muss. Die Friedensbewegung in Israel war mal riesenstark, riesenstark. Noch in den 80er Jahren haben bis zu 400.000 Menschen für eine friedliche Lösung, eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinenserinnen demonstriert in Israel. 400.000 Menschen, die demonstrieren in Israel, das wären ungefähr 4-5 Millionen in Deutschland übertragen. Und das war immer wieder. Es war eine massiv starke Friedensbewegung. Sie hatte einen riesen Einfluss. Und diese Friedensbewegung hat seit Ende der 80er Jahre einen zunehmend schwindenden Einfluss in der israelischen Bevölkerung, weil immer wieder enttäuscht werden. Redet mit Israelis, die sagen, wir wurden immer wieder enttäuscht. Es gab nie Angebote, wir haben Angebote gemacht, es gab nie Angebote. Und wer garantiert uns eigentlich Frieden und wirkliche Kompromisse auf palästinensischer Seite? Was wir heute brauchen, ist Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das hat zumindest eine Geschichte. Ob das eine Perspektive hat, ist was ganz anderes. Aber man muss auch die Geschichte verstehen. Diese Zwei-Staaten-Lösung hat ja auch eine Geschichte. Und jedenfalls bis zum 6. Oktober war immer noch die Mehrheit der Israelis für zwei Staaten. Wie es momentan ist, weiß ich nicht. Ich glaube, momentan ist es sehr schwer. Ich will momentan sagen, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, die große Mehrheit der Israelis, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und alles andere interessiert uns nicht. Ja. Aber bis zum 6. Oktober auf jeden Fall war die Mehrheit der Israelis immer noch für zwei Staaten. Aber dann muss man sich auch mal die andere Seite angucken. Palestine will be free from the river to the sea. Viele liest man ja, die diese Parole rufen, zumindest gibt es Untersuchungen in den USA, wissen gar nicht, was eigentlich das heißt, from the river to the sea. Also da geht es natürlich um den Jordan bis zum Mittelmeer, da geht es um ganz Israel. Also from the river to the sea heißt, Israel soll beseitigt werden. Also nichts Zwei-Staaten-Lösung, Israel soll verschwinden. Und dann gibt es ja eigentlich eine ziemlich einfaches Argument, das eigentlich auch niemand bringt, warum werden eigentlich immer nur Forderungen an Israel gestellt und nicht an die Hamas? Warum kapituliert die Hamas eigentlich nicht? Gibt nicht auf. Die Hamas könnte diesen Krieg sofort beenden. Und dann argumentiert jetzt jemand, ist egal wer, aber es geht hier um die Argumentationslinie, dagegen und sagt, ja, nehmen wir mal an, die Hamas würde kapitulieren und was dann? Sich dem Besatzer ergeben? Sich mit der Unterdrückung arrangieren, den Landraum akzeptieren, den Usurpator legitimieren. Palästina ist nicht Nordamerika, übrigens eine ganz schön rassistische Anmerkung zu den Indigenen in Nordamerika, aber das mal beiseite gelassen. Ja. Also die Botschaft ist doch, wir nehmen lieber noch den Tod von zehntausenden Kindern und Frauen in Kauf, aber wir werden uns nie irgendwie arrangieren. Also da muss natürlich auf der anderen Seite auch was sein. In Richtung Zwei-Staaten-Lösung. Das ist natürlich ein Territorialkonflikt. wo natürlich auch Israel auch natürlich Schuld auf sich gleich, ist ja klar, ja. Es ist ja nicht einfach so, hier die Guten, dort die Bösen, ist völlig klar. Aber dieser Konflikt, der könnte schon lange gelöst sein, weil das entscheidende Problem, warum er nicht gelöst ist, ist der Antisemitismus. Und da würde ich einmal ein kleines, sehr lesenswertes Büchlein empfehlen, das jetzt auch neu aufgelegt wurde, immer noch großen Absatz hat, Matthias Künzel, Dschihad und Judenhass über den neuen antijüdischen Krieg. Hier kann man viel lernen, auch in Quellen belegt, wie sich der moderne Judenhass, europäische Judenhass über die Muslimbruderschaft besonders in Ägypten und dann in weiteren arabischen Ländern verbreitet hat. Das war übrigens wieder ein europäischer Export, ein kolonialistischer europäischer Export. Es gibt im Islam traditionell auch so eine Judenfeindschaft, also die Juden als Dhimmis, die stehen irgendwie unter uns und die müssen mehr Steuern zahlen und die dürfen nur auf dem Esel sitzen und nicht auf dem Pferd und was weiß ich und solche Sachen. Also eine eindeutige Diskriminierung, aber was es im Islam traditionell nicht gibt, ist diese Judenvernichtungswahn. Den gibt es im christlichen Antijudaismus. Aber das über den modernen Antisemitismus wurde das exportiert, wieder Kolonialismus, wieder europäischer Export, Vernichtungsantisemitismus in die arabische Welt. Die Muslimbruderschaft spielt eine ganz entscheidende Rolle. Die NSDAP hatte verschiedene Auslandsorganisationen. Die größte Auslandsorganisation der NSDAP war immer in Kairo. War immer in Kairo und hatte dort massiv Kontakte. Die Muslimbruderschaft hat eine ganz ähnliche Entwicklung wie die NSDAP. Die hat sich nämlich in Arbeitergebieten entwickelt, als eine Partei sozusagen der Arbeit in Anführungszeichen. Im Suezstreifen, in Gebieten in Kairo, wo es eine beginnende Industrialisierung gab und bewusst und natürlich viele Arbeiterproteste, berechtigte Arbeiterproteste, Unruhe und so weiter, dort hat sich diese Muslimbruderschaft auch entwickelt, hat ganz stark die soziale Frage betont, soziale Forderungen gestellt und einen personalisierenden Antikapitalismus vertreten. Und die NSDAP hat hier auch hier ihre Chance entwickelt, gerochen, genau da reinzukriechen, hat es auch gemacht. Und die ideologischen Vorstellungen der Muslimbrüder hat sich immer mehr angenähert denen der NSDAP. Und sie wurden in wenigen Jahren zur Massenorganisation. Und dieser Chef der Muslimbruderschaft, der Chef der Araber im Landstrich Palästina, war eben dieser Großmufti Mohammed Amin al-Husseini, von dem wir es vorher hatten. Die al-Husseinis haben ihre Brüder, die Najashibis, niedergemetzelt und den knallharten Kurs unter den Araberinnen durchgesetzt gegen die Juden. Und dieser Führer der Araberinnen in Palästina, al-Husseini, sagt von sich selber, ich bin Muslim und Nationalsozialist. Dieses Foto zeigt ihn 1941 bei Hitler. Die Protokolle, Gesprächsprotokolle sind erhalten. Zitat Großmufti, die arabischen Länder stünden zur Teilnahme am Kriege zur Verfügung. Der Führer, das deutsche Ziel würde dann lediglich die Vernichtung des im arabischen Raum lebenden Judentums sein. Lediglich die Vernichtung. Es gab konkrete Pläne, wenn die Wehrmacht weiter vorgestoßen wäre, es gab konkrete Pläne zur Errichtung von Vernichtungslagern in Palästina unter eifriger Mithilfe von al-Husseini und den Seinen, die massiv aus Berlin unterstützt wurden mit Personal. Es gab einen arabischsprachigen Radiosender in Berlin, der antisemitische Propaganda und Nazi-Propaganda in die arabischen Länder gesendet hat. Dieser Amin al-Husseini hat unter kroatischen und bosnischen Muslimen SS-Divisionen aufgestellt. Das war übrigens der Großonkel des legendären Palästinenserführers Yasser Arafat. Jetzt kann niemand was für seinen Großonkel. Aber dafür kann Arafat was, dass er noch 2002 diesen al-Husseini gepriesen hat als unteren Helden. Und auch sein Nachfolger Mahmud Abbas spricht vom Märtyrer al-Husseini. In Al-Biri in Westjordanland ist eine Grundschule nach al-Husseini benannt. Auch dazu kann ich empfehlen von Klaus-Michael Mallmann, Martin Küppers, Halbmond und Hakenkreuz, Das Dritte Reich, die Araber und Palästina. Sehr viel Quellenmaterial, sehr viel belegt, auch das Dinge zur Geschichte, die weitgehend unbekannt sind, die man wissen müsste, die man kennen sollte. Das sind alles auch Hintergründe dieses Konflikts, weil wenn man Israel verstehen will, muss man verstehen, mit welchen Gegnerinnen Israel es zu tun hat. Aber die Zuschreibungen, also Israel, kommen wieder und wir kennen sie. Im Grunde sind es seit Jahrhunderten Zuschreibungen. Die Juden waren immer Kindermörder, jetzt ist Israel der Kindermörder. Israel ist ein Krebsgeschwür, also Zitat des obersten Führer des Iran. Die Welt muss sich von dem Krebsgeschwür befreien. Abbas, der angeblich gemäßigte Führer, sagt, die Juden sind Brunnenvergifter. Rabbis in Israel haben ihre Regierung aufgefordert, dass unser Wasser vergiftet werden soll, um Palästinenser zu töten. Was ist denn das, wenn ich einen Aufruf zu einem Genozid? Das sagt Mahmoud Abbas vor dem Europäischen Parlament. Und er kriegt übrigens Beifall von den ParlamentarierInnen. Der sagt auch, die Juden sind schuld am Holocaust. Sagt Abbas. Die Juden sind schuld am Holocaust, und zwar sind sie deswegen schuld, weil der Holocaust war nicht das Ergebnis von Antisemitismus, sondern sie sind schuld wegen ihrem sozialen Verhalten, sie haben Geld verliehen und so weiter. Das sagt der angeblich gemäßigte Abbas. Das weiß man in großen Teilen der Welt nicht, in Israel weiß man das, und das in Israel weiß das jedes Kind. Ja. Man muss wissen, mit wem man es zu tun hat. Die Protokolle der Weisen von Zion, eine Verschwörungserzählung des zaristischen Geheimdienstes noch von Anfang 19. Jahrhundert, der im Grunde erzählt, dass die Juden das Geld beherrschen und die ganze Welt beherrschen wollen, schon lang entlarvt als eine Fälschung des Geheimdienstes, hat auch heute noch Massenauflage in arabischen Ländern, wird in Universitäten gelesen und in Schulen. Mit Hilfe des Geldes wird da den Juden unterstellt, das Ganze in unseren Händen ist, werden wir eine allgemeine Wirtschaftskrise verursachen, dabei werden wir ganze Arbeitermassen auf die Straße werfen und so weiter. Massen von Menschen gehen durch diese Schule, immer noch. Und Schulbücher, palästinensische Schulbücher, die übrigens mit Geld der UN und der EU bezahlt werden, da steht dann drin, da lernt man dann in der dritten Klasse, ich werde mein Blut opfern. Fünfte Klasse, Juden sind Feinde des Islam, würden niemals aufhören, Muslime mit hinterhältigen Mitteln zu bekämpfen. Eine Terroristin, die 38 israelische Zivilisten tötete, darunter 13 Kinder, hat Heldentum bewiesen, lernen junge palästinensische Kinder in der Schule. Die Erinnerung an sie ist unsterblich. Die Terroristen des Olympia-Attentats von 72 seien Helden. Wir lernen, in ihre Fußstapfen zu treten. Jeder von uns möchte wie sie sein. Für Palästinenser ist das Opfern des eigenen Lebens der wichtigste Sinn des Lebens. Das sind Inhalte von Schulbüchern, mit denen Kinder und Jugendliche in den palästinensischen Gebieten großgezogen werden. Und wie gesagt, nochmal, mit Geldern der UN und der EU. Erziehung zum Hass, schon kleine Kinder kriegen beigebracht, dass sie Juden töten sollen, hier, sie sollen Selbstmordattentäter werden. So wird Hass erzogen. Wir haben gesehen, die jahrhundertealten Zuschreibungen an die Juden, sie stehen für alles Böse in der Welt. Im Grunde sind das die Zuschreibungen an Israel auch. Israel steht für alles Böse, ist bösartig, entfacht Zwietracht, ist bestialisch, Kindermörder, Brunnenvergifter, verbreitet Krankheiten, weltumspannende Macht, will Völker zerstören, ist heimtückisch, ein Krebsgeschwür, ein künstliches Volk, Verschwörer, Lügner, Betrügner, zerstört die Moral, gierig. Man kennt das seit 2000 Jahren. Es springt ins Auge. Vernichten. Vernichten. Das muss man vernichten. Der Chef des Iran, dieses mörderische, barbarische, kindermörderische Regime has no cure but to be annihilated. Ein Führer der Hamas hat jetzt kürzlich im November in einem Interview mit der New York Times es auch nochmal ganz deutlich zu erkennen gegeben, um was es ihm eigentlich geht. Der hat ganz offen gesagt, unser Ziel ist überhaupt nicht, Gaza zu regieren. Was wir uns wünschen, ist ein dauerhafter Krieg mit Israel. Es geht uns überhaupt nicht darum, die Situation in Gaza zu verbessern. Unser Kampf dient dazu, die Situation komplett auf den Kopf zu stellen, sagt er. Und er sagt, dazu war eine große Tat notwendig. So rechtfertigt er das Massaker vom 7. Oktober. Und es war auch völlig klar, es war den Strategen, war vollkommen klar, was passieren würde, dass es einen massiven israelischen Gegenschlag geben wird. Den haben sie sozusagen eingeplant. Auf diese große Tat wird die Reaktion ebenfalls groß sein. Das war klar. Das war doch klar. Die reden ganz offen. Und ein weiterer Führer der Hamas, Ghazi Hamad, sagt ganz offen, die Al-Aqsa-Flut, also so nennen sie ja den Überfall vom 7. Oktober, die Al-Aqsa-Flut ist just the first time. There will be a second, a third, a fourth. Wir werden es immer wieder machen. Wir werden es immer wieder machen. Vernichten. Damit hat es Israel zu tun. Das ist ein Standbild aus einem Video der Hamas, die weiß, dass es kein besseres Blut gibt als das Blut der Juden. It's not complicated. Das ist von Slow Factory. Mehrere hunderttausend Follower. Verortet sich links. Schau doch nur hin. Du musst doch einfach nur hinschauen. Und dann weißt du doch, es ist eine ethnische Säuberung, es ist ein Genozid. Hast du noch irgendwelche Fragen? Lass dir doch nicht einreden, dass es kompliziert sei. It's not complicated. Wer den Antisemitismus nicht versteht, versteht weder Israel noch seine Gegner. Und nach dem 7. Oktober hatten wir es weltweit mit einem weitgehend erschütternden linken Versagen zu tun. Es gab gerade in der traditionellen und postkolonialen Linken keinen Aufschrei. Kein Aufschrei, das war das größte antisemitische Massaker nach der Shoah. Es gab keinen Aufschrei. Bestenfalls in Anführungszeichen Schweigen. Oft wurde sogar als revolutionärer Widerstandsakt gefeiert. Nur wenige Beispiele. Naima Sharif, ja, was habt ihr denn gedacht, was Dekolonialisierung eigentlich heißt? Papers, Essays, Vibes, ihr seid doch Loser. Ja? 23 Millionen Mal angezeigt, 100.000 Herzen. Die sind ja zum Teil mit Flugdrachen eingeflogen. This is what decolonization looked like. This is what revolution takes. This is what land defense means. Ein offenes Abfeiern. Die junge Welt schreibt am 7. Nachmittags, zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt, übrigens das nur nebenbei, noch überhaupt keine israelische Gegenreaktion gibt, schreibt schon, Gaza schlägt zurück. Palästinensische Kämpfer greifen auf breiter Front an. Israel sieht sich im Krieg. Young Struggle Resist spricht davon, der von palästinensischen Kräften gegen den Kolonialstaat Israel geführte Existenzkampf ist völlig legitim und gerechtfertigt. Spricht von einem revolutionären Kriegszug, und der eine neue fortschrittliche Qualität erreicht hat. Und bei manchen Dingen muss ich dann wirklich sagen, ich verstehe es nicht, ich kapiere es nicht. Wie kann man so ein transparent Queers for Palestine, wissen die Menschen nicht, dass sie unter islamistischer Herrschaft ermordet werden? Wissen die das nicht? Wie naiv kann man sein? Also was ist da gedacht? Oder auch von Slow Factors, Free Palestine is a feminist issue. Ja, Free Palestine ist eine feminist issue, aber auf eine ziemlich andere Art, als es hier verstanden wird, nämlich Free Gaza from Hamas. Free Gaza from Hamas, das wäre ein feminist issue. Und es ist nicht nur den Israelis zu wünschen, es ist vor allem und in erster Linie den PalästinenserInnen zu wünschen, dass sie sich endlich befreien können von diesen furchtbaren religiösen Fanatikern und Vernichtungsantisemiten, die ihr, Anführungszeichen, eigene Bevölkerung seit Jahrzehnten schon in immer größeres Unglück stürzen. Woher kommt dieses linke Versagen? Weil weder der Kapitalismus noch der Antisemitismus noch Israel wirklich verstanden sind. It's not complicated. Jetzt danke fürs Zuhören. Vielen Dank.